Denn nur du machst mir die Welt gescheit. Ja, nur du erhellst die Dunkelheit. Und nur du allein kannst so faszinieren mich. Erfüllst mein Herz mit Liebe. Du bringst diesen Wandel mir. Es ist wahr, du bist Bestimmung mir. Hältst du meine Hand, hab ich erkannt, Zauber ist in dir. Mein wahrer Traum bist du, mein Ein und alles du. Nur du bringst diesen Wandel.